Altona. Negentein 100 Negentein. Sylte. Niederdeutsches Hörspiel von Hans-Helge Ott. Der Herr von der Polizei, Herr Direktor. Aha. Du kannst gehen, Marie. Und wer ist der? Friedrich Wilhelm Kentner, Kriminalkommissar Herr Jakobsen. So, schön. Und was will er? Ich bin gebeten worden, Ihnen diesen Brief zu geben. Gebeten? Ach was, haben Sie nicht gedient? Bedauere, Diabetiker. Diabetiker? Ja, wunderbar. Mit solchen Leuten kann man den Krieg gewinnen, ja. Geben Sie her. Entschuldigung, ich habe mir... Ja, lassen wir das. Versichere Ihnen alles in meiner Macht Stehende. Na, das ist ja wohl selbstverständlich. Oder? Sieht ja das anders, Herr Kommissar. Der Inhalt des Schreibens ist mir nicht bekannt. Ja, das wäre noch schöner. Fabelhaft. Mit solchen entschlossenen Episteln werden wir die Rote Front gewiss zurückdrängen. Mit Ihrer Erlaubnis empfehle ich mich. Ja, ja, empfehlen Sie sich. Marie! Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Kentner. Ich heiße Kentner. Verzeihen Sie bitte. Oh. Wollen Sie nicht noch ein bisschen warten? Sie werden ja ganz nass. Nee, vielen Dank, Marie. Ich muck mir Leber auf den Patt. Ist recht. Ist Kentner da? Ich bin hier, Herr Kriminaldirektor. Hm. Waren Sie schon bei Direktor Jakobsen? Selbstverständlich, Herr Kriminaldirektor. Gut. Irgendwas Besonderes? Eine Antwort? Nichts, Herr Kriminaldirektor. Bedauere. Nun, gibt es nichts zu bedauern. Dann gehen Sie mal nach Ottensen rüber. Routinepatrouille. Jawohl, Herr Kriminaldirektor. In Hamburg drüben ist der Teufel los. Das will ich hier nicht auch noch haben. Naja. Werden Sie mal den Ernst des Lebens kennen. Sind ja nicht von hier. Und dass es mir hier nicht zu Plünderungen kommt, verstanden? Jawohl, Herr Kriminaldirektor. Notfalls wird sofort von der Waffe Gebrauch gemacht. Wir haben immer noch Belagerungszustand, klar. Moin. Guten Tag, der Herr. Na, alles ob schick wie Sie? Ja. Nix klaut und so? Sie meinen plündern? Tun Bispiel? Nee, hier ja nicht so. Das ist hier mehrstens durch Gund in Hamburg, zum Glück. Hunger habt ihr Lüt hier auch? Das ist wahr. Verköpt sie denn was? Naja, ist mal mau. Kein Wunder. Lüt habt ihr nix in den Märkte krümen. Der Abel sieht gut aus. Oh, der schickt mir meinen Bruder. Hier, nehmt sie mal den da. Ja, warum nicht? Oh, nee, Teufel, nehmt sie lieber den. Die Anna hat hier einen Placken. Oh, danke. Wie konnte ich sehen? Für sie bloß das Best. Was kostet sie? Nee, um Gottes Willen, den kriegt sie so. Und der anderen, was mögt die betonen? 5 Pen. Das ist korrekt. Billiger gar das nicht. Stimmt, das ist korrekt. Hier, 5 Pen. Aber das möchtest du nicht. So wie kommt das noch? Danke. Guten Tag noch. Moin! Oh. Guten Tag, Herr Kriminal. Hier. Menschen, hier können Sie sich ankicken. Was ist das? Erlaubnisschein, würde ich mal sagen. Stickt sie man weg. Wenn sie heimlich arbeiten wollen, dann wären Leierkassen, sag's Gango, oder Idee, was? Bisschen zu laut, wa? Polizei erkennt sie vor's, was? Auf 100 Meilen. Mhm. Wo geht das Geschäft? Ach, Jottchen. Man bleibt bei Besinnung, wa? Viel ist es ja nicht, ja wie hoch. Sie mag Likas wieder, wat? Ich kann ja sonst nicht. Gut, dass das Seegift. beten sollen in diese Krise Tiet. Das haben sie schön gesagt, Herr Polizei. Ist das so? Wissen Sie, als noch Krieg war, ja, da ging uns das noch besser als wie jetzt. Oh, Hunger und Lebensmittelkorten gäbe da den Krieg auch gehalt. Das ist wahr, Herr Kriminal. Aber da haben wir noch gedacht, wenn der Krieg erst gewonnen ist, ja, dann geht's uns wieder gut. Gewonnen. Tja. Obwohl, ich hab gehört, die Franzen, die haben auch nichts zu fressen. Wie könnt ihr mir und Beten was von uns Sylte abgeben? Das ist ja eine nette Gemeinheit. Sie sind wohl aus Berlin, was? Hört man das? Nee, überhaupt nicht. Ja, das kriegst du auch nicht raus. Ich bin jetzt schon 4 Jahre hier. Zumindest verstört sie all platt. Ja, Fremdsprachen sind wichtig, Herr Polizei. Was mit Ihnen? Seit 10 Generationen Altonese, wa? Nee, ich bin nur jetzt so hoch. Ach du je, das klingt, als ob das juckt. Altona juckt aber auch. Ich sehe schon. Sie kennen das auch, wie das ist. Wie wat ist? Wenn man nicht von hier ist. Kuddel! Kuddel! Okay, was machst du denn hier? Psst. Was ist denn? Ich muss hier weg, Kuddel. Was? Warum? Ich werbe mit meiner Mutter in Hamburg und bin in den Obstand bei der Rathaus rinraden. Davon habe ich gehört. Was wäre doch eigens now? Ich wäre ja 2 Wegen ob See. Du kennst doch Milde, nicht? Milde? Die Fleischfabrik. Ah, der mit der Sylte. Just! Wie der ist direkt im Mang für die Dürr ein Fatt von Worgen fohlen und Schweigorn. Und wat er denn Rut leib? Wat denn? Der Gammel, Eiter und Köpf von Hunden und Katten und wat weet ich? Wahrhaftig? Ja, heb de Lüd vertellt. Und du mogt die er Sylte ut? Denkst du denn? Und du Lüd ob des Draht, der heb dat mitkrägen. Und dann sind Furzen po in de Fabrik rin und heb de Direktor bin Slips krägen. Oha. Ja, und denn? Ja, und denn habt ihr ihm in Bachs maten. Wie Rathus. In der Alster. Ja, so hört sich dat. Und warum musst du nur weg? Ich wär doch dort bi, ob dem Rathusmarkt. Mhm. Und denn mit dem Maul sind die Lüd in Rathus rennen. Ah, du bist mit? Ich bin mit. Au. Ja, das ging as von Sülst. Ja, und denn? Denn käme die Gendarms. Ah, shit, dat. Mit Knüppels? Nix. Der hat Schorten. Dat hat Dode gegeben. Was, Dode? Ich hab die Beine in der Hand genommen, du. Du lebe Gott. Und fortkriegen hab sie die nicht? Nee, noch nicht. Man, die mag doch ein graue Sorg gut. Wart sechte wilde Reiswehr holen. Belagerungstoaster nehmen wir ja die 2 Mond. Eben. Was meinst, kannst du mir nicht helfen? Wo schallt er denn gorn? Wann er fort, die Wetter ruht? Morgen früh, Glück wär. Und wo lang? Ein Weg wahrscheinlich. Kann ich doch nicht mitfahren? Ach so. Tja, du, ich snack mal mit dem Kopf rein. Da krieg ich all hin. Gottlauf. Du, ich dank dir. Hol dir mal gau den Kram und dann bliffst du glicks an Bord. Morgen, wenn der Sinn abgeheilt, sind wir alle an Wedel vorbei. Abend, Mutter Henke. Ach, der Herr Polizei. Kentner, Mutter Henke, ich hef ja 4 Abend. Will ich doch. Was möchtest du denn haben? Bückel, dach ich. Albera. Ja. Ist ja auch lecker. Sie möchten aber auch mal was anders eten. Ein dichtes Stück Fleisch. Ja, nu. Ich bin nur auch nicht so Rosenbett. Oder mit dem Grüntisch. Ich hef noch ein bisschen Porridor. Ich kann ja in mein Koma nicht gucken, Mutter Henke. Und dann habe ich heute auch allen Appel hat. Na, dann bleibt der Tobi. Ich löf ja, Mutter Henke. Ein Böckel. Und? Wo geht's dir dazu? Mut ja. Kommen Sie denn klar an Ihren Söhn? Was soll ihn mucken? Der beste Krieg dacht nix, Herr Kentner. Nee. Mit 50 habt ihr ihm noch in trocken. Tja. Shit. Nur den Tod von meinem Mann hätte mir hier jo in Loden holpen. Manu. Asigen Kram ist dat. All habt ihr wisst, da greit zu enden. Und denn müsse ich noch gut. Fertig päden mock dat. Ja. Dördig. Fertig. Danke. Wisst ihr wat? Die Matrosen, nicht? In Wilhelmshorn und in Kiel. Der habt recht hat. Als die noch mal gut schulen, da habt ihr einfach gesagt, nee, nicht mit uns. Da konnte der Herrn sich auf den Kopf stellen. So muss ihn dat mocken. Recht habt sie. Und mein Hinnock, dat ist mein Pflicht, hätte secht. Und denn ist so ordig mitloben. Und nu sit ich durch. Wenn ich sie mal wat helfen kann. Dankenswert, Herr Kentner. Dankenswert. Morgen, meine Herren. Mal aufgepasst. Angesichts der kommunistischen Putschversuche in unserer Nachbarstadt Hamburg hat der Herr Reichswehrminister Noske auf Bitten des Hamburger Senats mit dem heutigen 25. Juni 1919 die Reichswehr angewiesen, Ruhe und Frieden durchzusetzen. In Kürze wird sich daher das in Kiel stationierte Korps Letto unter der Führung des eben von seinem heldenhaften, unbesiegt gebliebenen Einsatz in Deutsch-Ostafrika zurückgekehrten Generalmajors Paul von Lette-Vorbeck nach Hamburg in Bewegung setzen, um die Ruhe wiederherzustellen. Wir müssen hier in Altona mit flüchtigen Putschisten aus Hamburg rechnen, die vor den Truppen das Weite suchen werden. Daher gibt die Leitung der Altonaer Polizeibehörde den strengen Befehl, nach diesen Individuen die Augen offen zu halten und entschieden durchzugreifen. Der verbrecherische Aufstand hat bisher bereits 15 Menschenleben gekostet. Der seit April geltende Belagerungszustand wird daher mit dem heutigen Datum zum Ausnahmezustand verschärft. Insbesondere im Falle von Plünderungen oder anderen Gewalttaten muss sofort und unnachsichtig von der Waffe Gebrauch gemacht werden. So, meine Herren, Sie dürfen jetzt weitermachen. Du schwich mal still, du ohne Schlunze. Toten weg! Anders kriegst du ihn an den Hals. Lass mich los! Die Kleidung später glaubst du nicht. Was hättest du denn dorn? Wie habt ihr wie ein Fischmarkt abgräben? Du hast dein Kosaken. Hätt um an den Drangtonnen legen. Ja. Du, ich hef noch zu down. Wenn sie sich beruhigt hätt, kannst du ihr denn eben... Na, geit klar. Ist ja bloß eben Papieren, Wiesenlaut, Norm, Adress, wenn sie ihn hätt. Und dann erf mit ihr in Polizei geworden. Ja, mogt wie. Ich geh dann wieder noch haben. Noch haben? Bin schon Afrigeln entdeelt. Wo so dat denn? Dass der Kommunisten von Hamburg nicht hier über den Horben aufhaut. Lass mich los, ich hab nix dorn! Set die da hin und hol den Sabbel. Ist gut. Lodermann, ich komm, Chlor. So. Nu vertell. Was hast du mogt? Ich hab gar nix mogt. Aha. Und darum hätte Polizei die fast genommen. Na. Gut. Dann brug ich erstmal die Norm. Beke Haxen. Born? 4. März, Montning, Teil 102. Jüss mal söben, Teil. Ein Jammer. Und wo nehm? Drochtersen. Mhm. Das ist nach Cuxhaven tot. Ja, ich weet, wo nehm das ist. Weet die in Öllern, wo nehm du bist? Hol ob zu holen. Also, den Utwies. Herr Wick nicht. Der, du kannst doch nicht ohne Kenkord rumlopen. Wo neben hast du er denn? Er ist ja mal einen verloren. Der hätte mir eine Herrschaft beholen. So, dann bist du in Diensten. Wer ich? Wo neben denn? Das kann ich nicht sagen. Sag mal, kenn ich die nicht? Kick mal nur das Licht. Ja, wahrhaftig, wo nehmen Herr Wick die sehen? Nu, Snack. Wie Herrn Direktor Jakobsen. Stimmt. Nur wedig wird er, Ehrgüster. Hättst du nicht Marie? Der Herrschaft nimmt all er Dienstens Marie. Was? Ja, hebt sie's echt. Kann einzig Lichter marken, hebt sie's echt. Na, Prost, Maltit. Aber nur sag mir mal, Beke, die Jakobsens, hm? Das ist doch ein Ehrenwert und fürnehm Hus. Und dann triffst du die ob des Rotten rum. Beruhsmelden! Was hebt sie? Sie Beruhsmelden! Na. Betäm die, hä? Worum denn? Hast du klaut? Nee, wiss und wahrhaftig nicht. Ich klau nicht. Worum denn anders? Nu snack, Enelk. Ich hef nicht den hehlen Dachtit. Willig. Ich krieg ein Kind. Ach du Shit. Hess sie rumdreben. Hm? Hess sie ein Kind andrein lauten. Und nu willst du die nicht mehr in Tus haben. Mann. Weißt du denn, wo kein der Vater ist? Mensch, der. Wo kein dat auch ist, der hätt doch Verantwortung. Weht hätt er denn überhaupt? Ja. Und? Wat hätt he secht? Hey, hätt mir ja Rutsmeten. Schaltet hätten. Direktor Jakobsen? Ja. Und du hast du die ob inloten? Hey, hätt mir ja drungen. Dwung? Was soll ich denn morgen? Hey, jetzt echt, ich schall dat Mul holen und dann hätte er mich packt und... Ein Mol? Nee, ein paar Mol. Und du hast nimmst was echt? Wo kein denn? Weht's ihn froh, dat? Glöwig nicht. Nee, bis nicht. Fein Toast, denn so dat? Ich glöw, er ist bang für er. Mhm. Der Herr Direktor schitzig in ne Büchs. Und nu? Lot sie mir gorn. Ich bitte sie. Ich geh auch weg, ich verspräg sie dat. Ich komm auch nie nicht weiter no, Alto no. Wo nehm wohl du denn hin? No min Öllern. No Drochtersen. Und wat wören de sägen? Ach, du liebe Gott. Hess du'n Kerl? Du lot ma gout sehen. Ich fred die ja nicht ob. Wo nehm's Dikte denn? Weht nicht. Wir will mal zwei Wegen nicht mehr sehen. Wir können uns ja nicht so vorgedroben. Mann, wir sind versprochen. Weht ihr denn Bescheid? Nee. Und wenn er dazu weten kriegt? Hätte er Arbeit? Ja. In der Glasfabrik. In welke? Ich lüfte hier züngsen, kann das angehen? Ja, so eingiftet. Und wo hätte? Oke. Und wieder? Fisser, Oke Fisser. Wo neben wohnt he? In der Fossenstrot. Nummer? Dat weet ich nicht. Hast du ihm doch mal besorgt? Nee, dat geht ja nicht. Warum nicht? Hätt ja kein Koma, bloß ein Bett, ein halvet. Halvet Bett? Ja, bloß für die Nacht, den Dach über hätt dat ein Mann, der nachts arbeitet. Ja, ich versteh. Und gibt dat doch ein Wirtin oder sowas? Frau Groth, glöwig. Frau Groth in de Fossenstrott. Kannst du mir nicht tun, im Loten? Also. Bitte. Dat deit mir leid. Mann, ich kann die nicht einfach so lopen loten, denn smiet sie mir ruht, verstehst? Ach so. Aber kiek mal. Wat hast du allmogt? Hm? Hast im Beden rumdreben? Du kriegst ein paar Dorfer, mehr nicht. Und ob stunds weht's ja so und so nicht, wo nehm du hingorn schaß. Hä? Süß wohl. Ich snack mal mit em. Dat he weht, wo nehm du bürst. Aber. Wat? Vertell's em bitte nix von. Sei weht all. Kein Bang. Lot mi mal mogen, hm? Sei so nett. Ach wat. Ich do blot so. Pass op. Ich lo die nur wieder in der Zell bringen, hm? Aber ich bin nicht ude Welt, denk du an. Und vertell nüms, dat die Aal ein Gewalt andorn hat. Was sagst du? Nüms. Du minst in Kaschott nicht. Gift noch Lüte, denn glöf, du wärst Licht zu haben. Ja. Und Beke? Ja? Hol die Ohren, Steve. Ernst, du musst am Mund und Geld machen. Nee, log mir an Land, ich hef dir doch mit an Hals. Na nu, bist gar nicht in Horben? Nee, der hätt mich hier abholen. Hast du die Schlunze abgenommen? Ja. Du, ich glaub, die ist gar nicht verkehrt. Nee, ganz nüdlich in den Dreck, nicht? Ja, nee, das mein ich nicht. Ich hef eben mit er snackt. Die ist gar nicht so, als er ihn denkt, wenn er ihn eher so sieht. Fiete, hast die doch nicht in er verkeken. Was? Die ist man eben selbentein. Pass bloß ob du Hans die bloß ärgert. Den Spaß kannst du mit er auch in der Zell haben. Frau Groth? Frau Groth, hallo? Was ist? Ich bin Oke Fisser an Sölken. Und wo kennen Sie? Kentner, Kriminalkommissar. Ach so. Hätte er was Utfrieden? Nee, nicht, dass ich wüsste. Das ist ein ehrlicher Mann. Ich will ihm bloß was sagen. Und was willst du ihm sagen? Das will ich ihm sagen. Ist er nicht durch? Nee. Hm. Wann her kommt er denn so abends? Der letzten doch ist er gar nicht kaum. Na nu? Warum dat denn nicht? Vielleicht wäre er wieder wie sin kranke Mutter in Hamburg. Er hätte ja auch sin Plünn noch hier. Sin Mutter? Hm. Wo neben wohnt er denn? Weet ich doch nicht. Da kann ich mich nicht auch noch um kümmern. Ja. Ja. Denn kann eh nix mucken. Vielen Dank. Wenn er kommt, soll ich ihm was utrichten? Wäre nicht so wichtig. Fisser. Normal, ja, man, der Saal sieht ein paar doch nicht mehr hier gewesen. Hm. Er ist nicht nach Arbeit gekommen? Nee. Und wo nehme sie hin? Weiß ich nicht. Ich wäre auch nicht so dick mit dem. Der ist so ein politischen Wälzer. Aha. Wo sieht er eigentlich gut? Kennst du ihn gar nicht? Nee, nicht richtig. Ein Riesenkerl mit rote Haar. Können sie nicht fehlgehen. Aha. Gut. Danke. Ich hab nix gesagt. Natürlich nicht. Bloß, was denn so hört. Du da, töf mal. Was, ich? Töf eins. Ich will dir bloß was fragen. Wie? Was denn? Du kennst auch Oke, nicht? Oke? Kein Bang, ich will nix von em. Ich muss em bloß was vertellen. Ich kenn kein Oke. Du schaust mich nicht an, Lö. Das mach ich nicht, em. Du bist doch eben gut gekommen, das hab ich gesehen. Und du kennst Oke Fisser, also vertell mir nix. Och, Oke Fisser. So, Manto, Snack. So, was denn? Was willst du denn? Wer hey hüt bei der Arbeit? Will ich nix von af. Du bist ein Hehlplietschen Kerl, wat? Wollt du gern Bugs haben? Ich will dat nicht, ehrlich. Sehen hef ich em zumindest nicht. Ein paar doch nicht. Kiek an, geit doch. Und wo nehme ich sie? Das will ich doch nicht. Hm. He ist ja eher der so ein politischen, nicht? Na uns, das kann ihn ja auch verstehen. Was letzte Tiet alles passiert, das geht mir auch über den Strick. Das kannst du mir toll glauben. Aber da du das nimmst, vertellst, hörst du? Anders komm ich in den Dübel sehen, Kök. Was klar? Hand ab. Von mir gut. So, pass mal ab. Wenn du so was als einen Politischen wärst, ich sech wenn, wo nehmen wirst du denn hingehen? Ich weiß nicht. Nun, Freund vielleicht. Kiek, das hört sich gut an. Und wo kennest du auch gesehen, Freund? Kuddel, hey, day. Mehr weiß ich nicht. Aber das kann ich tun. Was? Die ist gar nicht in Altona? Nee. Und wo nehme ich sie? Der führt ja zur See. Seemann? Grodefort? Nee, Fischer. Fischer? Und nur sagst du mir noch eben, wo der Kutter hält. Was soll ich denn noch alles weten? Ah, angeglöfig! Na, süß wohl. Oh, Mann. Vielen Dank. Und kein Bang, du hast nichts verkehrt muckt. Ah! Moin, Herr Polizei. Du sagst ja moin. Fremdsprachen sind ja wichtig. Kommst du leichter durch das Leben? Und? Haben Sie Recht und Ordnung gut im Schiff? Tja, schön wert. Immer dranbleiben, wa? Ich gäf mir Mühe. In Hamburg schieben Sie ja wohl langsam Ruhe, wa? Sind brav wieder in Ihre Löcher gekrochen, fressen weiter Ihre Sülze. Oder ist sie das verkehrt? Ich bin froh, wenn das kein Doden mehr gibt. Der Rest ist mir ain't don't. Da können Sie keinen Urlaub nehmen. Oder nicht? Nee, noch nicht so ganz. Ich sög ein. Der heet Oke Fisser. Oke? Was ist das denn für ein Name? So gut als Elgin Anna. Der arbeitet wie Sönksen in Glasfabrik. Ich sieht ein paar Dorf nicht mehr sehen worden. Und, wollen Sie den verhaften? Oder gleich hinrichten? Das wäre ja billiger für den Steuerzahler. Ich will ihm bloß was vertellen, was ihm interessieren wird. Na, da wird er sich aber freuen, wa? Naja. Das ist so ein betenficke Linsch. Aber das muss ich ihm Sülben verkloren, anders geht da ein Barch Porzellan in dort. Ich will bloß mit ihm snacken. Können Sie ihm das so sagen? Ich könnte mir ja mal umhören. Das kostet ja nicht. Das wäre nett. Aber erst morgen, ja. Ich orgel schon den ganzen Tag, das macht auch was mit einem. Jetzt mach ich erstmal Feierabend. Recht so. Ich auch. Ich wünsch dir was. Kiek, der Herr Kommissar. Norman, Mutter Henke. Wo geht? Mutter, ja. Ist ja ein Tag das Selbige. Du hast echt so was. Und sie? Sie will für wiss auch wieder ein Bückel, oder nicht? Ja. Was soll ich sagen? Anders fällt mir nix in. Hält verköp ich sie aber kein. Nee? Nee. Habt sie keinen mehr? Doch, einen hab ich noch. Und dann willst sie mir nicht verköpen? Och, Mutter Henke, willst du mal nicht so streng mit mir? Ich hab mir hüten dichte Suppenhockt, mit dichtig Knochen da bin. Mm. Und da ist was von überbleiben. Ich bin ja noch wend und guck für zwei. Das geb ich sie mit. Das geht doch nicht. Das können sie doch morgen noch. Nix. Der eht sie heute Abend. Anders eht sie bald selbst und essen Bückel. Mensch, Mutter Henke. Ich weh gar nicht, was ich sagen soll. Gar nix. Der Mann brugt sich ja dann eben. Hier ist auch noch warm. Ich hef dann wohl dich im Tau wickelt. Den Pott geeft sie mir den anderen Mal wieder. Moin, Kuddel. Oke. All ob de Bein? Hast du ja nur Bett nur trauen könnt. Ist ja noch düster. Kann ich gar nicht. Bin zu abgeregt. Ob die nicht verrückt. Wo sind wir? Da vorne ist Blankenese. So wieder? Magst du die Sorgen wegen der Udels? Ja. Aber der hätte die doch nimmst kennt. Nee. Wo schüllt dir denn Witten, dass du dabei wärst? Weiß ich nicht. Das ist nur ein heiler Weg her. Und ob Tau kontrolliert dem ersten Teil so bloß der, der ruht wird. Da die Kommunisten nicht abhauen könnt. Und der will doch keine entweder nach Hamburg rin. Mach sehen. Und Altona ist auch nicht Hamburg. Nee. Also. Reg die man nicht ab. Mann, dann ist du auch noch mein Mutter. Chlor. Aber was hätt sie eigens? Doch nicht die Grippe. Weht nicht. Wäre sie wie ein Doktor? Kein Schalt hat betont. Shit. Und hätt sie Husten oder was? Nee. Sie ist so schwach. Und sie kann er Aiden nicht bis sich beholen. Ich muss gleich neue Röver, wenn wir dort sind. Nach Hamburg? Ja. Oh. Überleg dir das noch mal. Na, Sie sind ja früh auf die Beine, Herr Polizei. Moin. Moin. Ich kann so und so nichts loben. Und dann habt sie mir ja vertellt, dass der Antje von morgen durchkommt. Ich hab ja nichts gesagt. Ich hab bloß was gehört. Ich weiß ja auch nicht. So geht mir das auch. Ich weiß auch nix. Ist auch besser so. Kommt doch ab an. Möchtest du ein Zigar? Och, na, das sag ich doch nicht, nee. Vielen Dank, Herr Polizei. Ich will bloß, dass uns Freund Oke eine Freundin hat. Der Glückliche. Sogar ein Verlobte. Aua, das ist oft schon der erste Schritt in eine verkehrte Richtung. Sie sind ein Zyniker, was? Och, hat nichts zu sagen. Ich werd bloß langsam ein oller Knüsel. Und diese Verlobte, die kriegt ein Kind. Och nee, immer die olle Geschichte. Herr, ich bitte dir, denk dir mal was Neues aus. Aber das Kind ist nicht von M. Tja, mal besser. Ich bin ja innerlich schon ganz blass, Herr Polizei. Das ist von Ehren Dienstherrn. Ach du grüne Neune. Und der heet Rickmer Jakobsen. Was? Der Fisch Jakobsen? Just day. Was hat sie sich denn da ingebildet? Naja, eher Idee wäre das nicht. Was denkt sie denn, sie Söbentein? Aua. Das ist eine Sauerei, ist das. So sehe ich das auch. Und was haben Sie da mit am Hut? Sie ist wie Jakobsen rutflogen und seht, ob das dort. Und du hätt mi Kollegen erhauptnommen. Und Sie? Kümmern sich? Tja. Was schall ein morgen? Ach, und das wollen Sie dem Dings, dem Oke, nur mal eben alle unterjubeln? Nur weht sie, wieso ich nicht slopen kann. Da jägt doch lieber eine Runde Eulen, wa? Das versteh ich. In Augenblick moch ich ganz gern mit sie tuschen. Das hab ich die Secht. Die kick bloß, ob die den noch haben rinnen wollt. Ja. Vielleicht hast du recht. Das war die Gang von Toll, die kennt mich ja. Was schall ich als Muggeln? Fisch? Naja. Oke Fischer? Oh, shit! Oh, stopp! Lob nicht weg, ich will doch bloß... Shit, löp dich weg, den Morser. Halt, stopp! Du, töf mal eben. Hey, hey. Das wär doch Oke, oder? Was willst du denn von ihm? Ja, nur löp dich weg, den Döskopf. Augenblick mal nur, du ich nicht, auch noch, los. Please. Hier, Mensch, ich will doch bloß mit ihm snacken. Ich hef nix mockt. Die geht das doch gar nicht. Das geht Oke und sein Verlobte. Hä? Ich will bloß mit ihm snacken. Und das hält mit der Polizei nichts zu tun. Hörst du? Gar nichts. Mhm. Das ist privat. Was weißt du? Weißt du, woher bloß ist? Ich glaub, er will noch seine Mutter. Ah, gut. Wo nehm ist sie? Na, ich bin wohl in Hamburg. Ja, und da will er nur hin. Er sagt, er ist krank. Will hüben, dass er nicht der Grippe ist. Und die Adresse? Die weiß ich nicht. Du flunkerst doch nicht, oder? Nee, ich sag die Wahrheit. Die hätte mir nicht vertellt. Na gut. Hör mir zu. Du musst ihm sagen, dass ich mit ihm snacken muss. He schall kein dumm Tüchmucken. Hm? Aber... Ich weet nicht, wo he bang für ist. Und das ist mir auch Liga-Fail. Ich bin hier nicht als Udel unterwegs. Sag ihm das. Das ist wichtig. Ich verlaut mich ob die. Was haben Sie mit Ihnen denn gemacht, Herr Polizei? Sehen ja aus wie ein Papagei in einem Mauser. Verdammt, ein Schiet ist das. Rennt die weg, das Moorslock. Sieht Dorgen bin ich alle achter im Rand. Der berühmte Oke? Ja. Naja, das gibt ja immer mal wieder Leute, die das nicht mögen, wenn die Polizei hinter sie her ist. Ja, Likas ist ein Idiot. Woran schall ich ihm nur finden? Nach Hamburg, ihr sie schien's aufhaut. Nach Hamburg? Ja, 16 Kumpel. Hamburg? Wenn das mal keine Schnapsidee ist. Wissen Sie, was da los ist in Hamburg? Was denn? Die Soldaten sind angekommen. Was? Nu? Nebenher will sie das. Ja, was man so hört, man kommt ja rum. Ich dachte, ob's dann wäre allmeins vorbei. Das kann ja sein. Aber wenn die sich mal in Bewegung gesetzt haben, wa? Befehl ist Befehl, war das nicht so? Nanu, so mehr an den Dach. Ja. Ich muss was fragen, Mutter Henke. Mi? Ja. Aber du? Also, sie ist dort ja nur elk ein Dach allein in ihren Laden. Ja. Unbeten Hölp kann ihn ja jummer buchen. Hm? Aha. Und dann habt ihr ja irgends auch eine Wohnung für zwei. Willst du nicht einfach sagen, was los ist, Herr Kentner? Ja. Also, ich heft doch so einen jungen Dern. Herr Kentner? Nee, nee, nicht, was sie denkt. Die ist man just Söbentein. Nur bin ich gespannt. Woher kennst du ihr denn? Uden Kaschott. Uden Kaschott? Ja. Und da wollte ich sie fragen, was sie sich nicht vorstellen können. Ich will sagen, das wäre ja denn auch bloß erstmal für ein Tiet. Aber sie weht ja, wo das ist, Hüdingendorfs. Nicht? Meint sie, am Ende soll bei mir immer kommen? Ja. Hef ich mir so dacht. Wenn sie doch nichts gegen habt. Also, Herr Kentner. Sie kriegt auch ein Kind, Mutter Henke. In Pormont, glöwig. Frau Henke, Herr Kriminaldirektor. Ach, jetzt nicht. Sie lässt sich aber nicht abweisen, Herr Kriminaldirektor. In Gottes Namen, aber ruckzuck. Vielen, vielen Dank, Herr Kriminaldirektor. Sie hat für Wispern nicht viel zu tun. Das kann ich mir vorstellen. Und das tat mir auch leid, man, da ist in so... Worum geht's? Ich habe keine Zeit. Das vertelle ich Sie nur, Herr Kriminaldirektor. Und nochmal vielen Dank. Tein Dusend Mann. Ach, du tünst ja. Nee, bestimmt. Tein Dusend. Kannst fragen, wen du wollt. Mit Stiletto Vorbeck hätte in Borgen Hut. In richtigen Held. Dieser Obstand ist doch so und so meist für Bi. Und dann sind er da auch bloß ein paar Lüt. Und dann dreist er einmal den Röchto und dann geidet wer da von Förn los. Das sind doch Kommunisten, sind dat. Ach ja? Hm. Da muss Englix ordentlich biegen. Utra der mit Stomp und Stehl. Kick die doch an, was in Russland passiert. Was bist du irgend so unruhig? Ich? Ja. Hörst du mir irgends zu? Ja, ja. Natürlich. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, gute Frau? Ich kann Ihnen diese... Beke. Diese Beke-Haxen doch nicht einfach so mitgeben. Nee. Sie gehört in die Besserungsanstalt. Ja, ob der einen sieht, natürlich. Aber was das allein kosten deit, denn liegt sich ja den Stort, ob die Taschspitze 21 ist. Und nachdem dat mein Sohn ja nur tot ist, kann ich den Laden ja auch gar nicht mehr allein muddeln. Für das Vaterland ist er voll. Und sie Mutter muss noch hungern. Ist das denn richtig? Liebe Frau. Henke. Ja, das muss doch eins seine Ordnung haben. Unordnung haben wir ja nur wirklich genug. Ja, da habt ihr natürlich recht, Herr Kriminaldirektor. Aber in Familie, da muss ein sich doch helfen, ist nicht so. Wo kämen wir denn da hin? Und wo sie doch nur mein Süsterkind ist. Ich mein, da hätte sie doch auch die Pflicht, mir beizustehen. Wo kein ist denn holpen, wenn ich mit Laden dicht machen muss? Die Lüd könnt nix mehr inholen, ich hef nix mehr zu bieten und sit ob das traut. Frau, Wie müt doch nun nur die Kriegskatastrophe als deutsche Familie zusammenholen und retten, was zu retten ist? meinst du nicht? Frau. Und dann Ellen kann ich sie versprechen. Ich pass all ob er, ob der Schall sich bloß nix inbilden. Die wollen arbeiten aus dem Pier, da ist das End von weg. Nicht bei Mutter Henke. Ich will er wohl bei der Hammelbein kriegen. Und dann ist sie ja auch irgends ein hartes Gute-Tieren. Ich kenne er ja seit Jahren, denn da wär sie noch so lütt. Da hätt sie all auch mit Schoot sehen, das will ich noch, als wär das gestern wehen. Liebe Frau. Und kickt sie mal, für sie wär der Fall denn noch auch erledigt. Da müsste sich nie nicht mehr um kümmern, das ist doch auch was wert. Sie habt ja doch all Händen voll zu tun. Das weiß ich ja. Ja, bitte sehr. Und bei mir lernt sie auch noch was. In Laden muss sie regen und schreiben. Was ist das? Ja, mit dem Zettel gehen Sie zur Viktoriastraße und zeigen ihn am Eingang vor. Und dann? Dann nehmen Sie sie um Gottes Namen mit. Und dann will ich nichts mehr von der Sache hören. Macht sie bitte die Tür. Lass sie mir rennen, bitte. Ich will nichts von sie. Aber der Soldaten kommt. Ich muss von der Straße. Hallo? Helft sie mir, bitte. Bitte. So, und das hier, das wäre denn dein Bett. Für mich? Wo habt ihr das denn alles allein hinkriegen? Ach, wat. Ich kann gar nicht glöwen. Für das Lütte finden wir denn auch noch wat. Aber das hätt ja noch Zeit. Ich ha doch Dobby helpen Grund. Waschen ist in der Küche, Klo an der Treppe. Und in Egen Koma mit dem Finster. Sie habt ja ihren Dienst, Herr Kentner. Sie habt ja gar kein Tiet. Likas, deren was holst du denn? Ist doch alles in Butter. Ich weiß gar nicht. Lutze, ihr Mann. Ach so, ja, ja. Wie ja. Beiden geht am besten erstmal in die Küche. Sie muss das erstmal beten, allein sehen. Das wäre aber auch kein Dach. Das mit das Süsterkind. Das wäre eine gute Idee von sie. Hätte he dat glöft? Dat hätte ihm übertücht. Mutter Henke, dat mut ich mal sagen. Sie sind einfach grotordig. Holte ab, ich war ja rot. Und wenn sie nicht ordentlich hölbt, denn so möt sie mir dat sagen, hört sie? Denn snack ich mal ein paar Würmer mit ihr. Nix da, mit Becke komm ich klar, dat wüsste ich den ersten Moment. Er wür in Gottes Ohr. Wenn hält, warum nicht? Und was die Verpflegung angeht. Da mochte sich man keine Sorgen um. Bei mir hat das immer für zwei lang. Sie sind einmalig. Muss aber gut. Komm rein, Dian. Entschuldigt Sie bitte. Was ist denn, Beke? Ich will bloß Herrn Kentner fragen, ob er was von O gehört hat. In Augenblick noch nicht, Beke. Aber ich bin da acht daran. Muck dich keine Sorgen. Hör's. Wart eins gut. Willen. Tot? Ja, leider. Hey, muck immer so einen guten Eindruck. Und denn wär ein Kommunist? Das weiß ich nicht. Mein Herrn Leto Vorbeck, sein Soldaten sind ja für wiss kloge Menschen. Die können sachs auch von achtern sehen, wo so ein Mensch für ihr Schädgewehren wegläuft. Und wat muck ich mit sie in Sorgen? Wo will ist er denn? Na hier, das ist der Büdel. Ach du je. Ja, denn... Gebt sie mir mal mit. Wenn ich jetzt einen Schnaps bei hätte, ich würde glatt ihn ausgeben. Und ich würde ihn annehmen. Warte mal. Warte mal. Hier. Wer sagt das denn? Ich hab ja noch eine Bämme. Damit können wir doch auch anstoßen, oder? Oh. Warum nicht? Siegfried. Friedrich Wilhelm. Peter, Fiete. Fiete? Siegfried. Na denn? Prost, Bämme. Mhm. Einen stolten Namen hast du. Siegfried. Naja, Mein Olle hat Wagner gesungen. Oh, allerhand. Also ich hab das nicht so mit Helden. Ich bin mehr so die Drehorgel, wa? Fief und fertig, Dode. In Deporstün. Alto so umsöstig. Wegen de Sylte. Krieg ist das. Weißt du, was mir so kaputt macht, Siegfried? Na? Eine so... so machtlos. Sicher? Und Anna Lüt sech die, was du da don hast und du deistert. Ein don, was du denken oder fühlen deist. Meistens ist das wohl so, ja? Ich hab ihn gar nicht kennt. Aber ich bin mir sicher, hier wär ein golden Kerl. Oke? Ja. Oke Fisser. 22 Jahre alt. Harte Motten. Tuberkulose. Von der Glasfabrik. Darum müssen sie nicht im Krieg. Und nur hab sie am Likas dort schocken. Will he nur sin kranke Mutter wohl. Er ha sich Sorgen um er mogt. Tja. Und der, der im Tod schon hat, der dem auch nicht kennt. In ha im Blut, sech, du musst schäden, dat is sin Obgorf. Ein Krieg anfangen, das ist leicht, ja? Das kann jeder doofkopp. Aber keiner weiß, wie man damit wieder aufhört. Ja. Und Oke wär bloß ein. Man hat gift nur Teindusende, die dort bleiben sind. Und Teindusende Frauen, Teindusende Mutters, liebste Kinders, die vergeben sie auf ihrem Tüft. Und ein kann nix tun. Gar nix. Weiß ich ja nicht. Ich meine, ja klar, du kannst die Welt nicht anhalten oder so, das ist klar, aber kick dir doch mal selber an. Ich? Na, du hast doch was gemacht. Was denn? Hör mal, mit den Mäken? Und mit der Frau aus dem Laden? Ach, das ist doch nix. Nee. Das ist verkehrt, Fiete. Das ist nicht nüscht. Das ist das, was du machen kannst. Nett, dass du das so süßt. Irgendwas geht immer. Ich glaube fast, ich wär mal eine Weile vor Rickmar Jakobsen seinem Haus eulen. Ha? Der brauchte Oma ein bisschen Musik in seinem Leben, oder? Und gibt es was Schöneres als wie ein Chor? Was ist das denn? Oke sin Zampel. Oh, danke. Und sie habt den Egens für mich abholt? Na, fehl es ja nicht. Nee, fehl Herr Oke wohl nicht. Hier, das schüsse man beholen. In Fotografie? Wenn du wollt, kannst dir ja das Lütte geben, wenn das old noch ist. Kane ist das denn? Sin Krodöllern. Sin. Das mögt ja wohl Oke sin Öllern sin. Ach so. Das Lütte muss doch weten, wo es herkommt. Das ist doch wichtig. Mariechen war in Frauenzimmer geholt und tugendhaft. Sie lebte treu und redlich immer bei ihrer Dienstherrschaft. Det waren ein Fabrikdirektor und seine strenge Frau. Die fanden Mariechen ein bisschen zu hübsch, wer sie kannte ihren Mann ganz genau. Die Fischfabrikdirektor, die fand er auch man nicht nett. Hey, Hetz, ich dach, ich bin ja viel stärker, denn krieg ich er auch in Bett. Hey, gräb er as so'n Bünne plünnen und smäht er ob Schäselung. Und seh, von du ja gar nichts an Mocken, sie wär ja noch viel zu jung. Man ach, daran kriege Bedenken, am Ende hält sie nicht die Snut. Man durfulem Glicks die Lösung in und hey, smäht er einfach rut. Und als er denn auch noch ein Kind kriegt, da seht sie dummelt allein. Denn wild, wie man höpene dat nicht spitz kriegt, die strenge Frau Jakobsen. Denn haut sie ihm verwisst die Jagdvoll und steht ihm auf den Mord. Denn mag sie am Ende blüht, am Schäden sich, ob der Dur nicht lohnt. Moral. Es ist nicht alle Zilze, was zum Kotzen ist. Altona. Negentschein 100 Negentschein, Sylte. Niederdeutsches Hörspiel von Hans-Helge Ott. Die Rollen und ihre Darsteller: Friedrich Wilhelm Kentner, Oskar Ketelhut. Beke Harksen, Nele Larsen. Mutter Henke, Edda Logis. Siegfried, Peter Kämpfe. Kriminaldirektor, Michael Prelle. Ernst Nörke, Frank Jordan. Oke Fisser, Marco Reimers. Kuddel, Rolf Petersen. In weiteren Rollen Robert Eder, Till Huster, Beate Kjupel, Harald Mark, Stefan Schad und andere. Komposition Bernd Keuel. Technische Realisation Kai Poppe. Regieassistenz Simon Hastreiter. Regie Hans-Helge Ott. Produktion Radio Bremen und Norddeutscher Rundfunk 2023. Redaktion Ilka Bartels.